Erster der Hohepriester fragte, ist das wahr? Zweiter Stephan sagte, hört zu, Männer, Brüder und Väter. Der große Gott zeigte sich unserem Vater Abraham. Das war in Mesopotamien. Danach wohnte Abraham in Haran. Dritter Gott sagte zu Abraham, geh weg aus deinem Land. Geh weg von deiner Familie. Komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Vierter Abraham ging aus dem Land der Chaldäer. Er wohnte in Haran. Nach dem Tod seines Vaters brachte Gott ihn in dieses Land. Hier wohnt ihr jetzt. Fünfter Gott gab Abraham kein Land. Nicht einmal einen kleinen Teil. Aber Gott versprach, ihm und seinen Nachkommen Land zu geben. Das war, als Abraham noch keine Kinder hatte. Sechster Gott sagte, deine Nachkommen werden in einem fremden Land leben. Dort werden sie Sklaven sein. Man wird sie 400 Jahre lang schlecht behandeln. Siebter Gott sagte, ich werde das Volk bestrafen, dem sie dienen. Danach werden sie weggehen. Sie werden mir an diesem Ort dienen. Achter Gott gab Abraham das Zeichen der Beschneidung. Abraham bekam Isaak und beschnitt ihn am achten Tag. Isaak bekam Jakob. Jakob bekam die 12 Stammväter. Neunter die Stammväter waren eifersüchtig auf Josef. Sie verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war mit Josef. Zehnter Gott half Josef in allen Schwierigkeiten. Er gab ihm Gunst und Weisheit beim Pharao. Der Pharao war der König von Ägypten. Josef wurde Herrscher über Ägypten und über das ganze Haus des Pharao. Elfter dann kam eine Hungersnot über Ägypten und Kanaan. Es gab große Not. Unsere Vorfahren fanden kein Essen. Zwölfter Jakob hörte, dass es in Ägypten Getreide gab. Er schickte unsere Vorfahren das erste Mal dorthin. Dreizehnter beim zweiten Mal zeigte Josef sich seinen Brüdern. Der Pharao erfuhr, wer Josefs Familie war. Vierzehnter Josef schickte Boten. Er ließ seinen Vater Jakob kommen. Auch seine ganze Familie kam. Es waren 75 Personen. Fünfzehnter Jakob ging nach Ägypten. Dort starb er. Auch unsere Vorfahren starben dort. Sechzehnter Mann brachte sie nach Sichem. Dort begrub man sie in einem Grab. Abraham hatte das Grab gekauft. Er kaufte es von den Söhnen Emmos in Sichem. Siebzehnter die Zeit für Gottes Versprechen an Abraham kam. Das Volk wurde in Ägypten größer. Es breitete sich dort aus. Achtzehnter dann kam ein neuer König in Ägypten an die Macht. Dieser König wusste nichts von Josef. Neunzehnter dieser König betrog unser Volk. Er zwang die Väter, ihre Kinder auszusetzen. So sollten die Kinder nicht leben. Zwanzigster in dieser Zeit wurde Moses geboren. Gott hatte Freude an ihm. Er wurde 3 Monate zu Hause erzogen. 21. als man ihn aussetzte, nahm ihn die Tochter des Pharao. Sie zog ihn als ihren eigenen Sohn auf. 22. Moses lernte alles Wissen der Ägypter. Er war stark in seinen Worten und Taten. 23. als Moses 40 Jahre alt war, wollte er seine Brüder sehen. Das waren die Söhne Israels. 24. er sah, wie ein Ägypter einen Israeliten schlecht behandelte. Moses half dem Israeliten. Er tötete den Ägypter. 25. Moses dachte, seine Brüder würden verstehen. Er dachte, Gott würde sie durch ihn retten. Aber sie verstanden es nicht. 26. am nächsten Tag sah er 2 Israeliten streiten. Er wollte sie versöhnen. Er sagte, Männer, ihr seid Brüder. Warum tut ihr euch weh? 27. der Mann, der seinen Nächsten verletzte, stieß Moses weg. Er sagte, wer hat dich zu unserem Anführer und Richter gemacht? 28. willst du mich auch töten? So wie du gestern den Ägypter getötet hast? 29. Moses floh deswegen. Er lebte im Land Midian. Dort bekam er 2 Söhne. 30. 40 Jahre später erschien ihm ein Engel. Das war in der Wüste am Berg Sinai. Der Engel war in einem brennenden Dornbusch. 31. Moses sah das und wunderte sich. Als er näher kam, hörte er eine Stimme vom Herrn. 32. Die Stimme sagte, ich bin der Gott deiner Väter. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Moses zitterte. Er wagte nicht, hinzusehen. 33. Der Herr sagte zu ihm, zieh deine Schuhe aus. Denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. 34. Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten leidet. Ich habe ihr Klagen gehört. Ich bin gekommen, um sie zu befreien. Komm, ich will dich nach Ägypten senden. 35. Diesen Moses hatten sie abgelehnt. Sie sagten, wer hat dich zum Herrscher und Richter gemacht? Diesen Moses sandte Gott. Er sollte ihr Herrscher und Retter sein. Der Engel im Dornbusch half ihm dabei. 36. Moses führte sie aus Ägypten. Er tat Wunder und Zeichen. Das war in Ägypten, am Roten Meer und in der Wüste. Das dauerte 40 Jahre. 37. Dieser Moses sagte zu den Söhnen Israels, Gott wird euch einen Propheten senden. Er wird aus euren Brüdern kommen, so wie ich. 38. Dieser Moses war bei der Gemeinde in der Wüste. Der Engel sprach mit ihm am Berg Sinai. Er war auch bei unseren Vätern. Er bekam lebendige Worte für uns. 39. Unsere Väter wollten Moses nicht gehorchen. Sie lehnten ihn ab. In ihren Herzen wollten sie zurück nach Ägypten. 40. Sie sagten zu Aaron, mach uns Götter. Diese Götter sollen vor uns herziehen. Denn wir wissen nicht, was mit Moses ist. Er hat uns aus Ägypten geführt. 41. In jenen Tagen machten sie ein Kalb. Sie opferten diesem Götzenbild. Sie freuten sich über das, was ihre Hände gemacht hatten. 42. Gott wandte sich von ihnen ab. Er ließ sie den Sternen dienen. So steht es im Buch der Propheten, habt ihr mir Opfer gebracht? Habt ihr mir Tiere geopfert? Das war 40 Jahre lang in der Wüste, Haus Israel. 43. Ihr trug das Zelt des Moloch. Ihr trug den Stern des Gottes Romphan. Das waren Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten. Ich werde euch über Babylon hinausschicken. 44. Das Zelt der Begegnung war bei unseren Vätern in der Wüste. Gott hatte Moses gesagt, wie er es bauen sollte. Moses baute es nach dem Bild, das er gesehen hatte. 45. Unsere Väter bekamen dieses Zelt. Sie brachten es mit Josua in das Land. Gott vertrieb die anderen Völker vor ihnen. Das war bis zur Zeit Davids. 46. David fand Gunst bei Gott. Er bat Gott um einen Ort für das Haus Jakobs. 47. Salomo baute Gott ein Haus. 48. Aber der höchste Gott wohnt nicht in Häusern, die Menschen bauen. So sagt es der Prophet. 49. Der Himmel ist mein Thron. Die Erde ist mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen? Fragt der Herr. Wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? 50. Hat nicht meine Hand all das gemacht? 51. Ihr seid stur. Eure Herzen und Ohren sind nicht offen für Gott. Ihr widersetzt euch immer dem Heiligen Geist. So wie eure Väter, so auch ihr. 52. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie töteten die, die von dem Gerechten sprachen. Ihr seid jetzt die Verräter und Mörder dieses Gerechten. 53. Ihr habt das Gesetz durch Engel bekommen. Aber ihr habt es nicht befolgt. 54. Als sie das hörten, wurden sie sehr wütend. Sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. 55. Stephan war voll Heiligen Geistes. Er blickte zum Himmel. Er sah die Herrlichkeit Gottes. Er sah Jesus zur rechten Seite Gottes stehen. 56. Er sagte, seht, ich sehe den Himmel offen. Ich sehe den Menschensohn zur rechten Seite Gottes stehen. 57. Sie schrien laut. Sie hielten sich die Ohren zu. Sie stürmten alle zusammen auf ihn los. 58. Sie trieben ihn aus der Stadt. Sie steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider ab. Sie legten sie zu den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. 59. Sie steinigten Stephanus. Er betete und sagte, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. 60. Er kniete nieder. Er rief laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nachdem er das gesagt hatte, starb er.